An die Sonne von Pödefi. Aus gesammelter Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An die Sonne von Pödefi. Herr Phöbus, ich muss euch verklagen, ihr werdet mir's auch nicht verargen. Ist's recht von euch, mit euren Strahlen mir gegenüber so zu kargen? Ihr schlendert jeden einz'gen Morgen mit wahrhaft blendendem Gesichte an mir vorbei, und meiner Stube wird nicht ein Strahl von eurem Lichte. Seht nur, wie finster es hier drinnen, wahrhaftig, ich muß euch gestehen, es wär nicht mehr als recht und billig, gelegentlich hereinzusehen. Es ist euch doch bekannt, mein Werter, was für ein Handwerk ich betreibe, dass ich ein Dichter meines Zeichens mit einem Worte Verse schreibe. Auch wisst ihr, dass ich demzufolge in keinem Prunkgemache wohne. Ihr schlugt ja selbst in alten Zeiten die Leier vor Jupiters Throne. Also, mein werter Freund und Bruder, benehmt euch etwas kollegialer, seid gegen mich mit euren Strahlen von nun an etwas liberaler. Ende von An die Sonne von Pödefi.